Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Zaubertricks. Ich beobachtete durch das Fenster einen Nachbarn, der offenbar dabei war, mich zu beobachten. Wir taten das noch eine Weile, ohne dass einer von uns beiden neue Erkenntnisse gewonnen hätte. Wenig später stand ein Mann in meinem Büro, der unter seinem gediegenen Mantel einen tadellosen Anzug trug und dessen Bart so aussah, als würde ihn dreimal täglich mit Shampoo behandeln. Entsetzlich, diese Kälte. Mein Name ist Fair, aber die meisten Leute kennen mich unter meinem Künstlernamen. Miracolo. Miracolo? Nie gehört. Was für eine Kunst betreiben Sie denn? Die Kunst, wie man auch in schlechten Zeiten einen guten Eindruck hinterlässt? Nein, ich bin Zauberer. Meine Frau ist verschwunden. Nicht schlecht. Mit dem Trick können Sie sich dumm und dämlich verdienen. Sie verstehen mich nicht. Meine Frau ist tatsächlich verschwunden, spurlos, einfach so, von einem Tag auf den anderen. Spuren hinterlassen Sie alle. Hat Ihre Frau einen Liebhaber? Nein, ich glaube nicht. Ist das wichtig? Und ob, guter Mann, können Sie sich einen anderen Grund vorstellen, weshalb Sie Ihre Frau verlassen sollte? Einen anderen Grund? Nein. Deshalb bin ich ja hier. Waren Sie schon bei der Polizei? Ja. Aber ich möchte, dass alles unternommen wird, um meine Frau wiederzufinden. Ich möchte Klarheit darüber, ob ihr vielleicht etwas zugestoßen ist. Der Reihe nach. Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Vor 4 Tagen, ja. Ja, ich verließ das Haus am späteren Vormittag. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag. Als ich am späteren Nachmittag wieder zurückkam, da war meine Frau verschwunden. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht? Ich war beim Arzt und danach war ich im Kino. Und Ihre Frau hat keine Andeutung gemacht? Nein. Es gab keinerlei Anzeichen. Seit Tagen zermartere ich mir das Gehirn, suche nach Details, nach Worten, die sie in den vergangenen Wochen gesagt hat. Irgendetwas, das auf ihr Verschwinden hindeuten könnte, aber es fällt mir nichts ein. Darf ich ein Glas Wasser haben? Ich gab ihm ein Glas Wasser. Er schluckte 2 Tabletten und spülte kräftig nach. Der Mann machte einen gefassten Eindruck, aber an kleinen Gesten konnte man beobachten, dass ihn innerlich etwas beinahe zerriss. Er erzählte mir noch einige Details, gab mir seine Adresse und einen Vorschuss. Ich kaufte mir davon einen dicken Wintermantel und ging ins Polizeipräsidium. Wir haben das Haus gestern durchsucht, aber wir fanden keinerlei Hinweise. Vielleicht hat er seine Frau tatsächlich weggezaubert. Man weiß ja bei diesen Magiern nie. Sehen Sie, dieser Trick mit der zersägten Dame, den habe ich schon mindestens 20 Mal gesehen, aber ich begreife ihn heute noch nicht. Und da gibt es noch viel verrücktere Sachen. Sie vermuten also, dass dieser Fair etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hat? Zuerst ist das Naheliegendste. Die Frau hatte offenbar kein Verhältnis. Und es gibt niemanden, der sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat. Und die Nachbarin hat uns erzählt, dass die beiden sich fast täglich stritten. Also auch das Motiv muss man nicht allzu weit suchen. Ihr Pech, dass sich Herr Fair ein Alibi herbeigezaubert hat. Alibi? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Maloney? Herr Fair hat das Verschwinden seiner Frau gemeldet. Niemand außer ihm weiß, ob sie nicht schon vorher verschwunden ist. Da hatte er zweifellos recht. Ich nahm mir ausnahmsweise ein Taxi, um der Kälte ein wenig auszuweichen. Der Taxifahrer trommelte nervös auf dem Lenkrad herum und drückte wahllos die Tasten auf seinem Radiogerät. Es war kaum zum Aushalten. Er schaute belämmert, als ich ihm kein Trinkgeld gab und dafür auch noch eine Quittung wollte. Die Nachbarn von Herrn Fair wohnten in einem mittelgroßen Betonbaukasten, der schon von Weitem nach einem mühsam abgestotterten Bausparvertrag roch. Eine große, rundliche Frau öffnete mir und ließ mich in die gute Stube. Ich habe der Polizei bereits gesagt, dass da etwas faul ist. Was genau ist denn faul, Frau Rotari? Wissen Sie, bei dieser Kälte sitze ich oft am Fenster und häkle. Und von diesem Fenster aus sehe ich genau auf das Nachbarhaus. Und da entging es mir nicht, dass Herr Fair und seine Frau oft Streit hatten. Er schlug sie auch. Sie wollen damit andeuten, dass Herr Fair seine Frau umgebracht hat. Das ist doch immerhin möglich. Es war ja offensichtlich, dass sich die beiden nicht mehr mochten. Ist Ihr Mann da gleicher Ansicht? Mein Mann? Ja, er wird sich ja auch seine Gedanken machen. Oder überlässt er das Ihnen? Nein, mein Mann ist im Krankenhaus und nichts Ernstes. Er musste seine Hüftgelenke operieren lassen. Ich habe ihm noch gar nicht erzählt, was passiert ist. Mein Mann regt sich sehr schnell auf und das ist nicht gut unmittelbar nach einer Operation. Haben Sie an dem fraglichen Tag etwas beobachtet? Ja, ich saß hier am Fenster. Und Frau Fair hat das Haus nicht verlassen. Jedenfalls nicht zu jener Zeit, die Ihr Mann angegeben hat. Interessant. Sie vermuten also, dass Frau Fair noch im Haus ist. Vielleicht hat er sie später weggeschafft. Die Polizei hat das Haus durchsucht. Aber dieser Herr Fair ist ein Zauberer. Und Zauberer wissen, wie man Dinge und Menschen verstecken kann. Wären Sie bereit, mit nach drüben zu kommen und das Haus mit mir zu durchsuchen? Selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass Herr Fair das zulassen wird. Ich sagte ihr, dass Herr Fair mein Klient sei und dass er sicherlich daran interessiert ist, entlastet zu werden. Mit dieser Frau Rotari hatte ich mir ganz schön was eingebrockt. Sie war der Typ Frau, der sich mit Wonne in fremde Privatsphären einmischte. Der Zauberer war nicht gerade erfreut, als wir das Haus durchsuchten. Hier im Keller liegen nur einige meiner Utensilien. Was ist das da? Ein magischer Schrank. Damit kann man Leute zum Verschwinden bringen. Ein uralter Zaubertrick. Aufgepasst, Frau Rotari, wenn Sie da zu nah herangehen, werden Sie plötzlich auch noch verschwinden. Hier im Haus ist sie nicht, Maloney. Was ist denn jetzt passiert? Moment. Ich öffne den hinteren Teil. Das tat er dann auch. Und dort kam Frau Rotari zum Vorschein. Ihr Mund war offen und ihre Beine zitterten. Am Boden lag eine tote Frau. Das Entsetzen, das den Magier bei diesem Anblick ergriff, ließ nur einen Schluss zu. Die Tote war Frau Fair. Und kein Zaubertrick der Welt konnte sie wieder lebendig machen. Frau Rotari zog sich wieder in ihre eigenen vier Wände zurück. Der Magier saß betroffen in einem Sessel, und die Polizei bevölkerte den Keller. Und ich stand neben dem Zauberer und hörte mir die Fragen eines bestimmten Polizisten an. Sie bestreiten also, dass Sie Ihre Frau getötet und in diesem Schrank versteckt haben? Ich habe sie nicht getötet. Diese Vorstellung ist grauenhaft. Gut, wir haben uns oft gestritten, aber ich liebte meine Frau. Wer außer Ihnen hatte sonst Zugang zu Ihrem Haus? Niemand. Niemand. Es ist absurd. Aber selbst ich muss gestehen, dass alles gegen mich spricht. Ich kann mir selber nicht erklären, wer meine Frau getötet haben könnte. So kommen wir nicht weiter. Gab es Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Dann muss Ihre Frau den Täter selber ins Haus gelassen haben. Moment mal, Maloney. Bevor Sie wieder eine haarsträubende Geschichte daraus konstruieren, halten wir uns lieber an die Fakten. Und die sind eindeutig. Unsinn wird auch nicht besser, wenn er von einem Polizisten erzählt wird. Herr Fair, ich verhafte Sie wegen dem dringenden Tatverdacht, Ihre Frau getötet zu haben. Und damit war die Sache für ihn vorläufig erledigt. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, einige hübsche Theorien zu konstruieren. Aber die halfen weder Herrn Fair noch mir. Am nächsten Tag erhielt ich überraschenden Besuch. Eine junge Frau mit langen blonden Haaren erschien in meinem Büro. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Stimmt es, dass Sie Miracolo verteidigen? Nein, ich bin kein Anwalt. Herr Fair hat mich engagiert, um seine Frau zu finden. Und das habe ich auch getan. Sie glauben, dass er unschuldig ist? Nicht unbedingt. Aber ich bin von Natur aus skeptisch. Eindeutige Sachen mag ich nicht. Ich war 3 Jahre lang die Assistentin von Herrn Fair. Interessant. Und was wollen Sie mir damit sagen? Herr Fair wurde zudringlich. Ich habe ihn abgewiesen. Seither bin ich mit einem Fluch behaftet. Alles, was ich mache, läuft schief. Ein Fluch? Was soll der Quatsch? Das ist kein Quatsch. Miracolo ist ein Zauberer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und er ist krank. Krank? Im Kopf oder wo? Er ist seit Jahren in ärztlicher Behandlung. Er schluckt Psychopharmaka. Ich glaube, er ist verrückt. Weshalb erzählen Sie mir das alles? Ich bin davon überzeugt, dass er seine Frau getötet hat. Miracolo hasst Frauen. Er hasst alles, was mit Gefühlen zu tun hat. Dann stand sie auf und ging. Ich wusste nicht so recht, was ich mit ihrer Aussage anfangen sollte. Ehe ich mir meine Gedanken darüber machen konnte, klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war die Polizei. Unheimliche Sache, Mallory. Dieser Zauberkünstler hat sich in Luft aufgelöst. Da hat wohl wieder einer der Wärter gepennt. Nein, die Zellentür war abgeschlossen. Aber der Zauberer war heute Morgen einfach weg. Hoffentlich sagt er diesen Trick nicht weiter. Unvorstellbar, was dann auf uns zukäme. Mit diesen Informationen konnte ich noch weniger anfangen. Dass sich Zauberer in Luft auflösen können, ist an sich nicht neu. Doch wie geht so etwas in eine Gefängniszelle ohne Zauberstock und doppelter Tür? Es war an der Zeit, mich mit der Materie etwas genauer auseinanderzusetzen. Die Sekretärin des magischen Zirkels der Stadt war klein und schön. Miracolo? Wir geben normalerweise nichts über unsere Mitglieder preis. Nett, dass Sie es trotzdem tun. Er wurde vor 4 Jahren ausgeschlossen. Und weshalb? Er war unseriös. Hat er seine Tricks verraten oder was? Was ich Ihnen jetzt sage, bleibt unter uns. Aber ja doch. Wie wäre es, wenn wir uns verbrüdern und verschwestern? Oder haben Sie etwas gegen Inzest? Miracolo ist ein miserabler Zauberer. Er beherrscht nur ein paar lausige Tricks. Meines Wissens ist er sehr erfolgreich. Sein Können beruht nicht auf Magie. Jedenfalls nicht auf weiße Magie. Wollen Sie damit sagen, dass er mit dem Teufel im Bunde ist? Miracolo ist gefährlich. Dieser Mann besitzt Fähigkeiten, die einem Angst machen können. Nun machen Sie es nicht so spannend. Was für Fähigkeiten? Dieser Mann hat zum Beispiel die Fähigkeit, anderen Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Und zwar voll und ganz. Miracolo arbeitet nicht mit Zaubertricks. Dieser Mann ist der Teufel in Person. Der Fall wurde immer teuflischer, auch wenn mir die Worte der Sekretärin des magischen Zirkels allzu dramatisch vorkamen. Ich suchte in meinem Büro nach Anzeichen von Übersinnlichem, fand aber nur eine alte Untertasse. Als ich mich umdrehte, stand plötzlich Herr Fehr, alias Miracolo, vor mir. Ich wollte mir gerade in den Arm zwicken, unterließ es dann aber. Der Zauberer machte keinen besonders gefährlichen Eindruck. Bevor Sie die Polizei verständigen, möchte ich mich mit Ihnen unterhalten, Maloney. Nur zu, aber keine Tricks, bitte. Ich mag keine Zauberkunststücke. Ich bin ein schlechter Zauberer, Maloney. Das hat man mir beim magischen Zirkel auch gesagt. Dann wird man Sie auch vor mir gewarnt haben. Diese Leute haben ja keine Ahnung, wie es hier drin aussieht. Ich bin ein sehr unglücklicher Mensch, das können Sie mir glauben. Kommt jetzt eine Lebensbeichte? Ich bezahle Ihnen noch eine volle Woche, wenn Sie mir jetzt zuhören, Maloney. Das war ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Er legte seinen Mantel ab und setzte sich. Ich war 14 Jahre alt, als ich zum ersten Mal merkte, dass ich hell sehen kann. Nicht nur das, ich kann auch in fremden Köpfen lesen, kann Dinge mit bloßer Geisteskraft bewegen und Menschen beeinflussen. Das ist doch toll. Millionen träumen davon, so etwas zu können. Sie mussten längst Lotto-Millionär sein. Geld bedeutet mir nicht viel. Am Anfang war das ganz lustig. Ich war stets der Mittelpunkt. Alle wollten etwas von mir. Hier eine Prognose, da ein Aschenbecher, den ich verschieben sollte. Doch als die Leute begriffen, dass ich das tatsächlich konnte und kein Trick dahinter steckt, da bekamen sie Angst vor mir. Kann ich gut verstehen. Aber mit Ihren Fähigkeiten könnten Sie doch auch Gutes tun. Ja, das dachte ich auch. Aber das Schlimmste war für mich, als ich feststellen musste, dass ich voraussehen konnte, wann mich eine Frau verließ und in wen sie sich verlieben wird. Stellen Sie sich vor, ich ging mit einer Freundin an eine Party. Dort war ein uns völlig unbekannter Mann, der sich in keiner Art und Weise meiner Freundin näherte. Und doch wusste ich, dass sie sich in ihn verlieben wird. Und einen Monat später war es dann geschehen. Und so ging das weiter. Üble Sache. Doch was wollen Sie mir überhaupt mitteilen? Haben Sie vorausgesehen, dass Ihre Frau Sie verlassen wird? Und haben Sie sie deshalb umgebracht? Nein. Nein, nie. Ich ertrug meine Fähigkeiten nicht. Ich stellte fest, dass ich durch die Einnahme von Psychopharmaka meine Fähigkeiten unterbinden konnte. Ich lähmte mein Gehirn während Jahrzehnten. Ich lernte einige Zaubertricks und manchmal spielte ich Hellseher während meiner Vorstellungen. Das war ganz amüsant. So ließ es sich leben. Und dann, oder soll ich hier eine ganze Woche lang Ihr Leben anhören? Nein, nein, nein, nein, nein. Um es kurz zu machen, im Gefängnis hatte ich keine Tabletten. Und da wusste ich plötzlich, wer meine Frau umgebracht hat. Und ich weiß auch, wo die Tatwaffe ist. Donnerwetter! Verraten Sie mir jetzt noch, wie Sie aus dem Gefängnis geflohen sind? Unser Eins könnte so etwas auch ab und zu gebrauchen. Nein, nein. Es ist besser, wenn ich nichts mehr über meine Fähigkeiten verrate. Sie verfolgen mich schon mein ganzes Leben und Sie sind eine Qual. Herr Fehr überreichte mir eine detaillierte Zeichnung. Ich verständigte die Polizei und wenig später stand ich auf einem Stück Erde und hackte, bis mir die Arme beinahe abfielen. Und dann hielt ich etwas in den Händen. Ist das die Tatwaffe, Maloney? Da wette ich meine Memoiren drauf. Fehlt bloß noch das Motiv, Maloney. Oder liegt das etwa auch hier vergraben? Nein, das Motiv liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ist der Täter ein Arzt? Oder ein EKG? Ich klingelte bei Frau Rotari. Sie öffnete und schaute mich niedergeschlagen an. Es war ihr offenbar nicht entgangen, dass in ihrem Garten an einem ganz bestimmten Ort gegraben wurde. Diese Frau hat meine Ehe zerstört. Frau Fehr hatte ein Verhältnis mit ihrem Mann. Als ihr Mann sich operieren ließ, hatten sie viel Zeit, um nachzudenken. Und sie kamen zu dem Schluss, dass Frau Fehr drauf und dran war, ihr Eheglück zu zerstören. Moment mal! Moment mal! Sie haben doch die Leiche gefunden! Der Gedanke, dass diese Frau noch immer drüben im Keller liegt, war mir unerträglich. Ich wusste, dass sie früher oder später gefunden wird. Und indem ich sie selber fand, wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, mich zu verdächtigen. Ihr Pech, dass Herr Fehr nicht mit billigen Zaubertricks arbeitet. Ist der Zauberer wieder aufgetaucht? Maloney, Sie verschweigen mir wieder eine ganze Menge. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Noch heute kann ich sie nicht so recht glauben. Wäre da nicht dieser traurige Mann in meinem Büro gewesen? Herr Fehr schluckte weiter seine Tabletten und versuchte so unauffällig wie möglich zu leben. Dies gelang ihm ganz gut. Ich hörte nie wieder etwas von ihm. Nach all dem Hokuspokus betäubte ich ausgiebig meine 6 Sinne. Und wenn da irgendwo auch noch ein 7. vorhanden ist, kam dieser auch ganz schön auf seine Rechnung.